Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch mit Göttinnen. Ich freue mich ganz außerordentlich, euch heute eine ganz besondere Frau vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ali Lulu. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich möchte den Zuschauern jetzt ein bisschen davon erzählen, was du in deinem Leben schon alles erzählt hast. Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch mit Göttinnen. Ich freue mich ganz außerordentlich, euch eine ganz besondere Frau vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ali Lulu. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich, euch jetzt auch ein bisschen was über Ani erzählen zu können, denn da gibt es ganz viel zu berichten. Ani hat vor 10 Jahren ihre Bankkarriere eingetauscht gegen die Welt. Sie hat unter anderem Länder wie Südamerika, Neuseeland und Tonga bereist. Dort hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt. Und nachdem sie dem katastrophalen Erdbeben in Christchurch gerade so entkommen ist, hat sie Sunny auf Tonga geheiratet. Die gemeinsame Tochter Malia, die vor 5 Jahren in Deutschland geboren wurde, haben sie dann auch gemeinsam in Deutschland aufgezogen. Jedoch 2014 haben sich ihre Wege erstmal wieder getrennt und Ani machte sich wieder auf die Weltreise. Diesmal jedoch mit ihrer Tochter und unter dem Aspekt Gutes zu tun. Sie gründete die internationale Hilfsorganisation RucksackCoach.com, über die ich Ani auch letztes Jahr kennenlernte bei einer Charity-Aktion auf den Philippinen. Jetzt aktuell kommt Ani gerade vom Jakobsweg wieder zurück, aber diesmal ist sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter gelaufen. Was sie dazu zu erzählen hat, wird sie uns jetzt berichten. Ich freue mich auf dieses spannende Gespräch, aber nicht nur, weil Ani viel zu erzählen hat, sondern weil das heute das Abschlussgespräch der Gespräche mit Göttinnen sein wird. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Sache wirklich rund ist und dass wir genau die Themen ansprechen konnten, die viele Leute interessieren. In diesem Sinne, jetzt geht's los mit der ersten Frage. Liebe Ani, wie definierst du in deinem Leben, in deinem Alltag die Göttlichkeit? Hallo erstmal, also vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem tollen Kongress, Kari. Ja. Ja, die Göttlichkeit. Wie definiere ich die Göttlichkeit im Alltag? Authentisch sein, bei mir sein und mich immer wieder neu zu definieren. Das heißt, was ich schon immer mache, dass ich was ein Schritt aus mir austrete und mich von außen betrachte, mich und mein Leben betrachte und sage, ist das so ein Leben, wie ich das gern führen möchte? Mhm. Und ja, wenn nicht, dann kann ich Schritte eingehen und eben diese Dinge ändern, die mir nicht gefallen. Mhm. Was mir oftmals auch hilft, ist, wenn ich überlege, angenommen, ich hätte jetzt ganz, ganz unglaublich viel Geld, was würde ich dann machen? Was würde ich in meinem Leben ändern? Und ganz oft, die letzten Jahre, muss ich sagen, sagte ich, ich würde es genauso weitermachen. Mhm. Und vielleicht ja, mal einen besseren Flug nehmen, einen besseren Flug nehmen. Aber an meinem Leben an sich würde ich nichts ändern wollen. Mhm. Authentisch sein, ehrlich sein, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das zu leben, was ich ausspreche, diese Einheit zu sein. Mhm. Und was noch? Ja, auch die Momente auszuhalten, wo man sich eben nicht göttlich fühlt. Mhm. Und davon gab es ja sicherlich einige. Ich meine, du hast natürlich schon auch Herausforderungen angenommen, alleine in solche Länder zu reisen. Also ich habe vorhin ja nicht alle erwähnt. Du warst auch mit Malia zum Beispiel in Indien, einem Land, wo man heutzutage ja auch oft davon berichtet, dass man als Frau da nicht alleine hinreisen sollte. Also du hast dich auch tatsächlich immer Herausforderungen gestellt. Wie bist du denn mit diesen, also ich kann mir vorstellen, dass du auch Ängste in manchen Momenten hattest. Wie bist du denn dann mit diesen Ängsten oder diesen Herausforderungen umgegangen, um vorwärts gehen zu können? Also dazu muss ich erstmal sagen, dadurch, dass ich allein als Frau fast 4 Jahre in der Welt unterwegs war, habe ich ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein ganz anderes die Welt, ich fühle mich zu Hause. Also wenn ich in andere Länder gehe, in unbekannte Welten, das macht mir keine Angst mehr. Mhm. Es gibt andere Dinge, die mir Angst machen, genug, aber das macht mir keine Angst. Deshalb kann ich auch so frei mit meiner Tochter reisen. Mhm. Indien, ja. Indien war für mich auch immer ein Land, wo ich sage, würde ich nicht allein hingehen. Und ich höre immer auf mein Gefühl. Also es muss sich stimmig anfühlen. Ich würde auch niemals mit meiner Tochter wohin gehen, wo mein Bauchgefühl nicht stimmt. Mhm. Also die Sicherheit geht natürlich vor. Und ja, in manchen Ländern, in Indien, wusste ich, wo wir hingehen. Da hatten wir einen Ort, da waren wir in Auroville, in dieser spirituellen Community. Und das war dann was anderes. Also da war diese Angst, die Angst war überhaupt nicht da. Mhm. Ja, und sonst, wie gehe ich mit der Angst um? Wie stelle ich der Angst? Mhm. Ja, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich habe vor vielen Jahren, als ich allein unterwegs war, wollte ich mich meiner Angst stellen, der Höhenangst. Okay. Also habe ich beschlossen, ich mache eine Fallschirmausbildung, eine Fallschirmsprungausbildung. Kein Tandemsprung, sondern wenn, dann schon richtig. Hm. Ich habe mich, der erste Sprung haben wir gut überstanden, dann habe ich den zweiten Sprung und beim zweiten Sprung habe ich mich verletzt. Okay. Und da lief so ein bisschen was schief und danach hatte ich unglaubliche Angst. Mhm. Und ich war bei einer Freundin, das war eine Ärztin, also ich war da auch gut aufgehoben. Und ich hatte aber solche Angst. Weißt du, ich habe Tag und Nacht dran gedacht. Und dann dachte ich, ich habe keine Lust mehr, diese Angst zu leben. Mhm. Ich muss irgendwas machen. Und ja, dann habe ich beschlossen, dass ich es eben nochmal mache. Wow. Und ich habe es zwar rausgezögert und habe es dann aber tatsächlich, bin ich noch einmal gesprungen und an demselben Tag dann noch ein zweites Mal. Und das war dann für mich auch, wenn ich sage, die Höhenangst habe ich nicht überwunden, aber ich habe diese Angst, diese neue Angst durch dieses Verletzen, die habe ich dann überwunden. Und dann konnte ich aber für mich beschließen, das ist nichts für mich. Mhm. Ich fühle mich da nun mal nicht so wohl da oben und das ist jedes Mal eine große Anstrengung, ich brauche das nicht mehr. Aber du hast dich der Angst gestellt und das ist ja eigentlich das, was wir auch im Alltag immer tun sollten, um vorwärts gehen zu können. Wenn die Angst so übermächtig wird, dass sie uns blockiert, dann sind wir ja auch in unserer Entwicklung blockiert. Du hast aber auch eine Ausbildung gemacht in EFT. Das habe ich letztes Jahr erlebt, als ich eben, wie gesagt, in Manila mit dir war und habe erlebt, als deine Tochter sich mal verletzt hat, da hast du sofort angefangen zu klopfen. Ist das denn auch eine Möglichkeit, um gegen Ängste vorzugehen? Hilft dir das auch manchmal? Ja, sicherlich. Also es gibt ja sehr viele spirituelle Techniken. Ich habe im Laufe der letzten 10 Jahre viele spirituelle Ausbildungen gemacht, die mir immer wieder weitergeholfen haben. Das Klopfen, das Tapping, das habe ich sehr intensiv gemacht eine Zeit lang. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir brauchen das gar nicht mehr. Mhm. Also es sind viele Techniken, wir haben sie gebraucht für eine Weile, das war gut, aber jetzt sind sie gar nicht mehr notwendig. Es geht jetzt im Prinzip auch ohne. Mhm. Aber ja, es ist eine Möglichkeit. Wenn ich wirklich von dieser Angst so gefangen bin, dann ist das Tapping toll. Dann gehe ich da rein, dann schaue ich mir das an. Und für mich ist immer, was ist denn schlimmer? Mich dieser Angst zu stellen oder gefangen zu sein? Ja. Und für mich ist dieses gefangen zu sein, dieses gelähmt sein, klar kenne ich das auch, klar habe ich das auch. Mhm. Aber ich kann das nicht so lange aushalten. Für mich ist es viel schlimmer, in diesem Gefühl zu stecken, als dass ich sage, dann schaue ich mir es an. Was kann denn schon passieren? Das ist auch immer dieses Worst-Case-Szenario. Was ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann? Und was mache ich dann? Genau. Das hat mir immer geholfen. Mhm. Wenn man sich das mal anschaut, dann denkst du, was habe ich denn eigentlich Angst? Was kann denn wirklich passieren? Mhm. Das stimmt. Was hast du denn auf deinen vielen Reisen, die du gemacht hast, als wirklich angstvolle Dinge erfahren? Gab es da Momente, die wirklich bedrohlich waren, aus denen du dann herausgekommen bist und vielleicht auch gespürt hast, dass du, unser Thema ist ja die Göttlichkeit, ja, dass du vielleicht durch irgendwelche Kräfte getragen warst. Gab es da Momente? Also ich habe vorhin Christchurch angesprochen, vielleicht können wir da auch nochmal einhaken. Ja, Ja, also bevor ich auf Christchurch eingehe, wollte ich noch erzählen, als ich alleine unterwegs war in Südamerika, ja. Das war ja vor 10 Jahren, war das auch nochmal etwas anders mit Internet. Und ich war oft mal, gab es auch immer wochenlang eben kein Internet. Ja. Auch kein Telefon, keinen Kontakt nach Hause. Und da hatte ich öfters Ängste. Und dann hatte ich die Angst, wenn ich gegen mein Bauchgefühl gehandelt habe. Ah. Also es gab so ein, zwei Momente, wo ich dann wirklich in einer Situation war, wo ich über die Berge mit dem Bergführer bin, allein mit dem Esel. Und dann dachte ich so, das ist nicht gut. Was machst du da? Das hat so gegen alles gesprochen, was eigentlich meine Sicherheitsmuster sind. Ja. Das nicht machen. Oder das war dann irgendwo mal nachts, habe ich übernachten müssen mit jemandem und dachte ich, alle Alarmglocken läuten, das ist nicht gut. Und es gab so Situationen, wo ich sagte, ich komme da nicht raus. Das war so, weißt du, wo ich die ganze Nacht auf Alarmstellung war und die Nächte, wo ich dann mit dem Messer in der Hand geschlafen habe. Und was ich aber daraus gelernt habe, noch früh auf mein Bauchgefühl zu hören. Solche Situationen habe ich mit meiner Tochter nie, weil ich da ganz einfach auch, weißt du, sehr viel früher auf das Bauchgefühl höre und eben nicht in solche Situationen kommen würde, weil ich hier natürlich noch eine ganz andere Verantwortung mit dabei habe. Ja. Ja. Und die Göttlichkeit in uns, das ist die Göttlichkeit, das ist die innere Stimme, die spricht. Mhm. Und für mich ist meine Tochter, die Maria, da sehe ich die Göttlichkeit. Weißt du, das sind ganz viele Sachen, die ich bei mir gar nicht so erkannt habe. Ja. Mir vielleicht auch nicht wert war. Ja. Wo ich jetzt erkenne und wo ich dann eben auch meine Göttlichkeit durch meine Tochter sehe. Ich meine, wenn du dein Kind in den Arm hast, dieses kleine Wunder anschaust, weißt du, wenn alle Finger und alle Füße und alles ist dran und diese Klarheit, dass er ein kleines Wesen mitbringt. Und ich höre auf sie. Das habe ich von Anfang an, ich höre auf sie. Und ich höre ganz arg auch auf mein Bauchgefühl. Und da haben mir meine Reisen, haben mir ganz viel wieder natürlich auch, das war mein Training wahrscheinlich. Ja, ja. Und ja, mit der Maria war das so, es war ein Zeitpunkt, wir wollten damals mit dem Sunny, der kommt aus Tonga, einen tongaischen Pass, konnte nach Deutschland nicht einreisen und wir waren damals schon in den Hochzeitsplänen, sagen dann, lass uns nach Neuseeland gehen, wir leben in Neuseeland und heiraten. Ich bin schon voraus und habe Wohnung organisiert, hatte schon einen Job. Und dann habe ich, und das war ein Zeitpunkt, wo ich dachte, ich habe so Kinder gesehen, dachte ich, eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust auf Kinder. Ich wollte schon immer Kinder und sage, ich habe jetzt hätte ich keine Lust. Mhm. Und dann kam mir aber alles mit Kindern auf einmal ins Auge, weißt du? Und auf jeden Fall war ich schwanger. Habe das dort rausgefunden und war erstmal wie vom Kopf gestoßen. Ich war seit 2 Jahren ohne Krankenversicherung unterwegs, was für mich allein kein Problem war, weil ich einfach da eine andere Einstellung habe. Aber mit Kind, sag ich, boah, das geht nicht. Das war dann wieder was ganz anderes und ich war total geschockt und habe dann durch diesen Schock quasi gedacht, ich muss mit irgendjemandem reden, ich muss mich austauschen, ich muss Klarheit kriegen. Und meine Mitbewohnerin damals sagte, du fahr doch übers Wochenende zu meinen Eltern, dann kannst du mal mit Erwachsenen reden. Mhm. Dann habe ich innerhalb von 20 Minuten Wechselklamotten eingepackt, meinen Pass und meinen Laptop, damit ich Visa-Sachen regeln kann. Mhm. Ja, dann war ich 3 Stunden, bin ich im Norden, war dort über das Wochenende, hätte dann montags zurück sollen, dann kam was dazwischen, sagt man, komm, ich bleib noch einen Tag. Und hätte dann dienstags früh zurückfahren sollen. Mhm. Wäre ich dienstags früh zurückgefahren, wäre ich direkt im Erdbeben gewesen. Mhm. Das Erdbeben war nämlich in diesem Küstendorf, in dem ich gelebt habe. 4 Kilometer unter diesem Küstendorf war das Epizentrum. Wow. Der Ort war 2 Wochen abgesperrt, das war die Ausnahmesituation in Neuseeland. Da ging gar nichts. Und nein, ich war ja, weißt du, mein schwäbischer Geist hat mich auch hier was mich gerettet hat. Ich wollte mit dem ersten Bus fahren und dann dachte ich, oh, wenn ich 3 Stunden warte, dann ist der irgendwie 20, 30 Euro billiger. Mhm. Also warte ich. Zeit habe ich, weißt du, das hast du am Reisen. Ja, und dann bin ich eben mit dem späteren Bus und ich saß gerade 1 Stunde im Bus, als die Nachricht kam, komm nicht zurück, es gibt hier nichts mehr, wo du hin kannst. Wow. Und dann bin ich eben mitten aus dem Bus, wir waren mitten in der Pampa, bin ich ausgestiegen und bin dann zurückgetrennt und ja, und dann war eben auch, entschuldige, weißt du, ich bin ganz sicher davon überzeugt, das war geführt. Ja. Und das sind eben ganz viele Momente, die dann irgendwann auch normal werden. Genau. Also, was Besonderes ist, gehört mittlerweile zum Alltag. Du hast eben Sachen, die nicht funktionieren. Manchmal, wenn einfach mal der Flug wird gestrichen oder ich verpasse eine Bahn oder irgendwas. Ich glaube, dass das alles Führung ist. Hm. Du hast eben gesagt, dass du eben auch das Gefühl hast, dass die Malia dich ein Stück weit auf Dinge aufmerksam macht und ein Stück weit auch führt. Meinst du, dass das damals auch schon Malias Seele war, die da auch mit im Spiel war, dass du dann nicht im Erdbebengebiet warst? Mhm. Also ob das jetzt die Seele war, ich meine, sie war ja schon in meinem Bauch. Ja. Da gab es noch mehrere solche Geschichten, wo ich dann sage, ja, nur deshalb sind wir beide im Prinzip noch da. Ja, das stimmt. Also da glaube ich ganz fest dran, ja. Mhm. Ja, und dann hat dich ja der Weg wieder zurückgeführt nach Deutschland. Wie hast du denn Deutschland erlebt, nachdem du ja wirklich ein ganz freies Leben geführt hast, oder relativ freies Leben in der Welt geführt hast? Wie war das, dieses Zurückkommen in eine andere Welt, sag ich mal, mit mehr Regeln? Hat das was mit dir und deinem Bauchgefühl verändert? Weil du bist ja dann später wieder auf Weltreisen gegangen. Also gab es da Erfahrungen, die dich sozusagen motiviert haben, wieder wegzugehen von Deutschland? Es war von Anfang an klar, dass wir nicht sesshaft werden in Deutschland. Mhm. Also der Sunny, der ist auch niemand, der sesshaft ist. Mhm. Das heißt, wir haben uns da schon im Prinzip auch gefunden. Beziehungsweise auch da glaube ich, dass wir geführt wurden. Weißt du, wenn ich denke, ich bin Tonga, die liegt ja direkt auf der anderen Seite der Welt. Und dort habe ich quasi hingehen müssen, um ihn kennenzulernen und um unsere Tochter zu bekommen. Und es ist eine ganz andere Kultur. Das ist komplett gegensätzlich zu Deutschland. Also das, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Und was wir gemeinsam, also was das Sani und ich gemeinsam haben, dass wir gerne unterwegs sind. Dass wir einfach noch nicht bereit sind, uns an einem Ort niederzulassen. Mhm. Für ein paar Monate, ja, finden wir toll. Aber so auf Dauer ist es für mich dieses Gefühl der Einengung. Mhm. Ist es einfach aktuell gerade noch nicht. Mhm. Als wir damals nach Deutschland gingen, war einmal zur Geburt. Und das Sani hat... Der hatte als Kind in der Kindheit einen Unfall und hat quasi beide Ohren komplett zerstört. Und wir waren da schon viel unterwegs, in Indien sogar schon und in Australien, um eben ihm da weiterzuhelfen. Das hieß, er braucht diese Cochlea-Operation. Oh, okay. Und da geht gar nichts, weil es so schlimm ist. Und dann kamen wir nach Deutschland und haben es eben dort nochmal probiert. Und ich war begeistert von der, weißt du, unsere Technik. Das, was oftmals uns auch nervt, dieses Engstirnige in Deutschland, dieses, alles muss genau sein. Deshalb ist auch der Qualitätsstandard einfach so hoch. Also es war jetzt nicht, dass ich nach Deutschland kam und mich geärgert habe, sondern ich habe auch wirklich positiv wahrgenommen, die tollen Sachen. Wir haben für ihn ein Hörgerät gefunden und er hat mit 30 Jahren zum allerersten Mal wieder gehört. Wow. Und das war, weißt du, es war für uns beide unglaublich. Also er stand manchmal, wenn er in der Küche stand, ich stand ein paar Meter hinter ihm, und habe ich immer getestet, sag ich, Sunny. Und er hat sich umgedreht. Und es war, was wir einfach nicht kannten. Und ich habe das wirklich durch den Tag ein paar Mal getestet, Sunny. Und er hat sich jedes Mal umgedreht, weißt du, ich konnte es gar nicht glauben. Und für ihn, es waren Geräusche, und sagte, was ist denn das? Also ich kann mir vorstellen, wenn ihm neben ihm ein Glas runterfällt, der wusste nicht, was das ist. Wow. Und dann sagt er irgendein Vater im Auto, sagt, ich kann den Unterschied hören, ob das ein Motorrad ist oder ein Bus und wie schnell der fährt. Das ist eine ganz andere Welt. Und so haben wir in Deutschland auch kennengelernt. Mhm. Und es war für mich, da ich ja schon lange unterwegs war, war klar, wenn du unterwegs bist, es ist kein Zurückkommen. Mhm. Alles ist im Fluss, alles ändert sich. Und ob du dich jetzt änderst oder ob die Leute sich in einer gewissen Art und Weise geändert haben oder auch nicht geändert haben, es ist trotzdem kein Zurückkommen. Es ist immer, und so muss ich das auch jetzt sehen, wenn wir nach Deutschland gehen, es ist ein neues Land, das wir erkunden. Mhm. Also die Erwartungen müssen wir zurückschalten. Nur wenn ich das manchmal vergesse, wenn ich mit Erwartungen hier ankomme, dann merke ich, dass es eben nicht so ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein anderes Tempo. Also das war uns hier wieder einzugliedern. Ich kam schon natürlich schneller wieder rein, ich bin es auch gewohnt. Ich habe dann, wir hatten ja gleich ein Tattoo-Business gegründet, weil wir eine Arbeit brauchten. Also was komplett anderes zu der Bank quasi. Ich habe dann nebenher in der Grundschule noch Migrationskinder unterrichtet, habe dann viel zu der Zweisprachigkeit studiert, weil uns das ja natürlich auch betrifft. Aber es war anstrengend. Und für Zeit war es natürlich auch anstrengend. Es war ein neues Land, wir haben von null angefangen. Wir waren frisch verheiratet, wir waren neue Elternzeit, also alles neu. Und dadurch, dass wir alle Geräusche neu waren, weißt du, es war viel. So wirklich wohl hat er sich dann auch nicht gefühlt in Deutschland. Und er ist dann immer mal wieder vor und zurück und dann waren noch die Eltern, du musst ja immer die Eltern versorgen und jedes Kind, das ins Ausland geht, hat ja unglaublich viel Geld. Einfach dadurch, dass ich es leisten kann, ins Ausland zu gehen. Also haben wir auch immer die Eltern noch mit versorgen müssen und er hatte da auch immer diesen Druck. Ja, dann war eben irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ich glaube, wir müssen jetzt andere getrennte Wege gehen. Ich sage, du musst für dich rausfinden, was du möchtest und ich muss es für mich rausfinden. Und wir hatten damals gesagt, lass uns mal alles zusammenpacken. Das heißt, wir haben Deutschland gemeinsam aufgelöst. Ich sage, in 2 Jahren gehen wir zusammen nach Spanien. 2 Jahren, das war einfach, weil wir, weißt du, wir haben einfach mal eine Zeit genannt. Weil kann sich keiner festlegen. Spanien finden wir beide gut. Und das einfach mal so in den Raum gesetzt. Ja, und dann hat für mich eben die Zeit angefangen, dass ich alleinerziehend bin. Und da habe ich auch erstmal in die Rolle reinfinden müssen. Das sind natürlich auch, da kommen alle Gefühle, weißt du, da ist auch Schamgefühl, da ist Minderwertigkeit. Also es kommt einfach viel, viel zusammen und mich selber finden. Und dann ist es natürlich in Deutschland, muss ich sagen, ist es ganz schön knackig, als alleinerziehende unterwegs zu sein. Ich hätte wieder einen Beruf können, ich hätte sehr gut verdienen können, hätte aber mein Kind 10 Stunden am Tag in die Kita geben müssen. Und das war mir zu viel. Und ich hätte auch mal eine Woche weg sein müssen, weißt du? Dann als Coach irgendwo. Und da hatte ich einfach niemanden. Ich hatte niemanden. Von daher gab es die Möglichkeit für mich überhaupt nicht. Das kam gar nicht in Frage. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt, ich hatte eh schon immer gesagt, bevor sie eingeschult wird, werde ich mit ihr einmal die Welt umreißen. Das war auch gleichwohl, dass das Ganze einen Sinn hat. Ich bin ja vorher schon lange genug gereist und das fand ich auch ganz schön, das erste Jahr. Aber dann irgendwann hat mir den Sinn gefehlt. Weißt du, nur reisen, die Liste abhaken und Sehenswürdigkeiten und dann Bilder posten, und das langt mir nicht. Das hat mich nicht erfüllt. Und dann sage ich, und das möchte ich auch nicht, das ist auch nicht das, was ich meiner Tochter mitgeben möchte. Ja. Und so kam es eben, dass wir dann Schritt für Schritt, ich hatte dann die Vision, sage ich, wir gehen, wir machen was Gutes. Und so ist dann im Prinzip eine internationale Hilfsorganisation geworden. Genau. Du hast aber diesen Schritt begonnen, sozusagen mit dem Jakobsweg. Da bist du ja mit Malia als erstes gelaufen. Daraus ist auch ein Buch entstanden, Pilgern im Prinzessinnenkleid. Ne? Ja. War der Jakobsweg denn für diese weitere Entwicklung wichtig? Haben sich da auch Dinge gezeigt, die ja für dein weiteres Vorankommen entscheidend waren? Für mich war das damals ein Übergang. Ich habe den Jakobsweg bewusst als Übergang nehmen wollen, weil ich wusste, ich war ja auch wieder drin im deutschen System, im deutschen Leben. Vielleicht nicht so extrem wie manche andere, aber ich war mit drin. Also ich habe mich freiwillig auch entschieden, wenn ich in Deutschland lebe, dann entscheidest du dich, dass du in dem jeweiligen System mit dabei bist. Ja. Und ich wusste, dass wir jetzt in was Neues gehen. Ich kenne das Reisen, aber ich wusste auch mit Kindern, dass das was anderes. Wir haben quasi gesagt, wir geben jetzt unsere Zeit für andere. Es war eine Zeit, mir ging es zu dem Zeitpunkt nicht gut. Ich war unglücklich, ich wusste nicht, wie geht es jetzt mit uns weiter, wie machen wir das. Und also es war kein Zeitpunkt, wo ich mich wirklich glücklich gefühlt habe. Mir das Gegenteil, weißt du, ich war in Verzweiflung. Und dann war wieder dieser Moment, wo ich sage, ich mag diesen Zustand nicht. das, ich stehe auf und ich habe keine Lebenskraft, ich habe keine Energie. So eine Mama möchte ich nicht sein. Das kann ich meinem Kind geben, wenn ich nicht mit mir im Reinen bin. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, was kann ich machen? Und daraus ist eben diese Idee geboren. Was soll ich machen? Was ist im ganzen Sinn geben? Wenn ich mir selber nicht helfen kann in dem Moment, dann kann ich, was kann ich tun? Ich kann losgehen und den Menschen helfen, die weniger haben als wir. Ja. Es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht als uns selber. Und dann dachte ich, dann fange ich doch damit mal an. Also ich kann diesen Stillstand, kann ich auch nicht brauchen. Ja, so sind wir dann quasi gestartet. Das heißt, du hast selbstverantwortlich gehandelt. Also das empfinde ich eben auch schon als einen Teil eines göttlichen Lebens, wenn man die Verantwortung für sich selber und sein Leben übernimmt. Und das hast du ja mit diesem Schritt letztendlich getan. Und das, was du eben sagtest, wenn es dir nicht gut geht, dann helfe anderen. Ja, also das habe ich jetzt auch schon des Öfteren von spirituellen Lehrern gehört, dass man darüber sich selber auch wieder hilft. War das denn dann auch so, wie du das dir vorgestellt hast, dieses eben auch diese Hilfsorganisation, die du ja dann ins Leben gerufen hast, die hat ja auch wieder viel abverlangt von dir. Ja, du hast dich da wirklich reingeworfen. Also so wie ich das erlebt habe, hast du da wirklich auch ganz viel Energie reingesteckt. War das dann tatsächlich auch das, was wir eben angesprochen haben, dass es dir geholfen hat, über deine momentane Situation hinwegzukommen? Es hat mir geholfen, in Bewegung zu bleiben. Okay. In Bewegung zu setzen. Es ist aber dann auch wichtig, dass ich mich selber dabei nicht verliere und nicht vergesse. Das kann mir auch passieren. Ja. Ich war früher neben der Bank, war ich beim THW im Rettungsdienst, weil ich schon immer einen Ausgleich gebraucht habe. Ja. Die erste Regel im Rettungsdienst ist, hilf dir selbst. Ja. Auch im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmaske runterkommt, setze zuerst dir selbst auf, bevor du deinem Kind hilfst. Und das ist auch mit einer Regel für mich im Leben. Ja. Achte auf dich. Eltern, wir müssen auf uns achten. Unser Job ist es, auf uns zu achten. Aber weißt du, da gibt es nicht dieses egoistische, ach, jetzt muss ich auf mich achten und meine Kinder. Nein, das gehört alles zusammen. Indem ich auf mich achte, achte ich auch auf meine Kinder. Und wenn ich auf meine Kinder achte, achte ich ja im Endeffekt auch wieder auf mich, weil das ja auch zusammengehört. Also es hat mir geholfen, in Bewegung zu bleiben und offen zu sein. Es hat mir geholfen, es hat mir die Augen geöffnet. Weißt du, auch nochmal, aus meinem Elend rauszukommen, in dem Selbstmitleid, in dem ich war. Sind wir ja alle manchmal drin. Ich bin ein Mensch auf der ganzen Welt und du weißt, mir geht es so schlecht. Und dann siehst du, eigentlich geht es mir ganz schön gut. Das habe ich immer gemacht. Ich habe sehr viel getan. Also im Prinzip hatte ich jetzt 2 Jahre, es war ein Fulltime-Job, dass ich mit meinen eigenen Rücklagen fürs Alter finanziert habe, hauptsächlich. Aber es war für mich gut, weil ich habe meine Zeit so einteilen können. Ich hatte die Malia immer dabei. Die Malia war in allem involviert. Die einzigen Male, wo sie nicht dabei sein konnte, ich war bei 2 Spaltoperationen. Einmal bei einer Lippenspalte und einmal bei einer die Gaumenspalte. War ich mit im OP-Saal mit drin. Da habe ich es jetzt natürlich nicht mit reinnehmen können. Da hatte ich dann aber jemanden, wo ich wusste, der passt auf sie auch. Und die Malia hat unglaublich viel, auch viel mitgenommen von dieser Zeit. Das heißt, sie hat enge Freundschaften, sie hat dieses Mitgefühl, was ich sehe, Empathie, Liebe, Nächstenliebe, sich kümmern. Aber ich muss ja auch vorleben, wir müssen auch nach unten schauen. Also wir nehmen uns auch immer wieder die Zeit für uns. Es waren Tage, die waren anstrengend, weißt du, da sind wir auch wirklich ein bisschen kann. Aber dann nehmen wir uns auch wieder die Auszeit und kümmern uns um uns. Und das ist meine Aufgabe, ihr das dann auch vorzuleben. Also ich verliere mich nicht in der Charity, sondern ich schaue nach mir. Und ja, das war so auf dem Jakobsweg, war das eine Erkenntnis, war, dass wenn ich mit meinem Kind auf dem Jakobsweg laufe oder durchs Leben gehe als Alleinerziehende, ich darf oder ich muss meine Zeit einteilen, meine Kraft einteilen. Am Ende des Abends muss ich noch mindestens 20% meiner Kraft übrig haben. Und für mich ist ja Jakobsweg ist immer so Makro-Mikroorganismus, also das Leben siehst du nochmal im Kleinen, im Jakobsweg, und du kannst du dein Leben nochmal anschauen, kriegst auch immer deine Herausforderung. Und für mich war das klar am Abend, ich konnte mich nicht auspowern wie andere. Ich musste am Abend, war nämlich die Maria, die ich geschoben hatte, die war fit und die wollte spielen. Und da konnte ich noch, weißt du, erschöpft ins Bett fallen und mich um meine Füße kümmern. Nee, ich habe meine Kraft einteilen müssen. Und das muss ich auch im richtigen Leben machen. Ja. Und es fällt mir im Außen, fällt es mir sehr viel einfacher. Weil in Deutschland ist die Geschwindigkeit, das Tempo ist so wahnsinnig schnell. Brauche ich dir nicht erzählen. Das wissen wir. Und das wird mir immer mehr bewusster, wenn ich immer wieder zurückkomme in Deutschland besuche. Also ich merke immer mehr, wenn ich denke so, puh, das ist mir zu schnell. Da komme ich einfach nicht mehr mit und ich möchte auch nicht mehr mitkommen. Das heißt, man kann vielleicht sagen, in Deutschland ist das Tempo so schnell, dass man gar nicht die Zeit hat, auf sich zu achten oder zu wahrzunehmen, was vielleicht der eigene Körper einem signalisiert. Kann man das vielleicht so auch ausdrücken? Das liegt ja an jedem selber. Also du kannst natürlich, und es machen ja ganz viele auch erfolgreich, in diesem Tempo erfolgreich nach sich selber schauen und achtsam sein im Alltag. Du kannst natürlich in so einem Tempo, kannst du dich sogar vielleicht noch besser trainieren, nach dir zu schauen. Aber ich würde so sagen, es ist einfacher, das in einer ruhigeren Umgebung zu machen. Ja. Es ist einfacher, mich rauszulösen. Wenn ich eben nicht so fest drin bin in dem System. Du bist ja jetzt den Jakobsweg nochmal gelaufen und diesmal eben als Familie. Also nicht als alleinerziehende Mutter, sondern als Familie. Da gab es sicherlich natürlich andere Themen, die hochkamen. Magst du darüber nochmal ein bisschen was erzählen? Das ist jetzt ganz frisch. Ja, gerne. Also zuerst mal war der Jakobsweg komplett anders. Und ich glaube, dass jeder Jakobsweg ist komplett anders. Weil du nimmst deine Themen, alles, was du hast, nimmst du mit. Das ist ja ein Grund, warum wir nicht abhauen können. Also wenn jemand unglücklich ist in Deutschland irgendwo und dann abhauen will, das bringt nichts. Wenn du abhauen willst, um auf den Jakobsweg zu gehen, das bringt nichts. Wir nehmen alles mit. Wenn du am Jakobsweg ist, du hast die Zeit. Du hast eigentlich nichts anderes. Du kannst dich drum kümmern. Beim ersten Mal war das für mich der Übergang von Deutschland wieder in die andere Welt, quasi das Freie. Da erinnere ich mich, dass ich ganz oft gedacht habe, wow, das Einzige, was ich machen muss, ist aufstehen, uns anziehen, mich und mein Kind fertig machen und loslaufen. Das ist alles, was ich machen muss heute. Und dann erinnere ich mich dran, was das für dieses Gefühl war. Also ich dachte, boah, das war genial. Und auf dieses Gefühl habe ich mich dieses Mal auch wieder gefreut. Irgendwie hatte ich dieses Gefühl aber gar nicht. Es kam mir dann aber auch später, ja natürlich, weil ich führe mittlerweile ein ganz anderes Leben. Ich bin raus aus diesen Zwängen. Ich stehe morgens auf und ich entscheide nicht, was ich tue. Von daher war das für mich, war der Jakobsweg für mich dieses Mal eigentlich mehr Struktur als ich. Da hatte ich dieses Gefühl nicht. Und ich bin diesmal mit einer Erwartungshaltung reingegangen. Letztes Mal war ich ganz frei. Mal gucken, was passiert, mal gucken, was der mit uns macht. Mal, was für mich, also es waren jetzt 2 Jahre, waren jetzt um. Und eigentlich dachte ich, Spanien, was wir damals ausgemacht haben, war so weit weg. Und dann kam der Jakobsweg. Also sind wir im Prinzip doch nach Spanien, wie wir es damals gesagt haben. Ja. Und für mich war das, ich wollte Frieden haben. Ich war gerade mitten in anderen Projekten und vorbereiten und es kam immer deutlicher, dass ich diesen Frieden in mir haben möchte. Und da waren einfach noch Punkte, die waren noch nicht stimmig. Dinge, die noch nicht geklärt waren für mich, Dinge, die ich noch nicht loslassen können, Dinge, wo ich einfach diesen Frieden noch nicht hatte. Und was ich immer geguckt habe, dass die Malia ein Verhältnis zu ihrem Papa hat. Also ob er da war oder nicht, dass sie sich stimmig fühlt. Also dass sie diese heilige Familie, dass die da ist. Unabhängig davon, ob die Leute wirklich da sind oder nicht. Dass sie das in sich ganz und stimmig ist. Und jetzt wollte ich das aber im Außen haben. Ich wollte auch diesen Frieden, also Sani hat ja öfters gefragt, kommt dann Weihnachten zu Tonga, kann ich euch da besuchen? Und sage ich immer, da müssen vorher erst Dinge geklärt werden. war einfach nicht bereit, bevor die Dinge nicht geklärt waren. Und ich wollte das eben mit meinem deutschen Verstand klären. Ein deutscher Verstand und ein tongaischer Verstand sind halt nun mal anders. Ja, und dann sage ich, gut, lass uns den Jakobsweg machen. Ich habe gefragt, möchtest du den Jakobsweg mit uns machen? Und das Ziel war für mich, dass wir gemeinsam laufen, auf diesen 800, 900 Kilometer alle Themen klären oder auf magische Weise der Jakobsweg das für uns klärt. Und wir dann in Santiago einlaufen und uns dann friedlich trennen und frei. Also ich wollte dieses freie Gefühl haben. Mhm. Ja, das ist eine Erwartung. Das war eine sehr konkrete Erwartung. Mhm. Und das passiert nicht. Du kriegst diese Erwartung mit. Mhm. Ja, in den ersten zwei Wochen hatten wir einen Querschnitt von unserer kompletten Beziehung. Das heißt, wir hatten wunderschöne Momente und wir hatten die Katastrophenmomente dabei. Wir hatten, ich glaube, wir haben uns ja viel gestritten, viel diskutiert. Wir sind oft an unsere Grenzen gestoßen. Ich fand den Jakobsweg dieses Mal schmerzhaft. Mm. Emotional und physisch. Ich hatte so viele Nächte, wo ich nachts wach lag und Schmerzen hatte. Schmerzen in dem Bein, Schmerzen an der Ferse, Schmerzen am Ball. Weißt du, und jedes Mal woanders, wo ich schon gedacht habe, Das ist ja komisch, weil es ist ja, ja, manche Dinge zeigen sich eben durch Schmerzen. Mhm. Und ich hatte auch einen Moment, wo ich dachte, ich möchte. Ich habe keine Lust weiterzulaufen. Mhm. Das war anders. Aber es war dann doch immer so, du hast ja dann gar keine andere Wahl. Du musst weiterlaufen. Mhm. Also wir hatten natürlich, weißt du, wir haben auch Pause eingelegt, wir haben es auch langsam angehen lassen. Die Malia hatte Spaß ohne Ende. Die hatte das genossen. Ich fand es auch wunderbar, dann, dass man die beide wieder zusammen hat. Und wir sind durch ziemlich viel durchgegangen. Ja. Und als wir dann in Santiago ankamen, da war meine Erleuchtung da. Da dachte ich, ich bin doch dieses Mal, bin ich, also 800 Kilometer sind wir gelaufen. Das Sunny ist das noch ein Tick mehr gelaufen, weil wir sind einmal mit dem Bus gefahren. Nix. Weißt du, und ich habe schon die zwei Wochen vorher, habe ich schon gemerkt, ich bin immer langsam geworden. Wir hatten ein gutes Tempo, wir sind 30 Kilometer am Tag gelaufen teilweise. Und dann sagt jemand, oh, wir sind ja in zwei Wochen da. Und ab dem Moment wurde ich langsam. Weil ich wusste, es ist noch so viel, was ungeklärt ist. Da dachte ich, wie soll ich das in zwei Wochen klären? Und dann war mein Rucksack, hat sich so schwer angefühlt und wie wenn es mich zurückzieht. Und ich wollte auch gar nicht ankommen. Also wir sind langsam voran. Ja, und dann Santiago, keine Erleuchtung, also sind wir weiter bis ins Meer nach Finisterre gelaufen. Mhm. Und da war es ja auch nicht die Erleuchtung. Wir hatten spezielle Augenblicke, wir hatten ganz, ganz tolle Erlebnisse. Aber meine Erleuchtung war nicht da. Und dieses Gefühl, was ich wollte, dieser innere Frieden und alles ist auf einmal einfach und leuchtend und gut und das war immer da. Und dann sind wir wieder zurück nach Santiago und es war immer noch nicht da. Also das zweite Mal dann zurück. Und dann mussten wir nach Deutschland zurück, weil ich eben eine gute Freundin hatte, einen Charity-Stand in Frankfurt. Und ich wollte sie dann nicht allein lassen. Dachte, das muss ich ihr doch helfen. Wären wir nicht, hätten wir nicht diese Veranstaltung gehabt, wären wir noch mal weitergelaufen. Mhm. Weil dieses Gefühl, das haben übrigens ganz viele. Du kommst da an und dann denkst, im Prinzip war es wie wenn wir einmal durchgewaschen waren. Mhm. Das war mal leer. Mhm. Ich war erfüllt oder erleuchtet, ich war leer. Mhm. Jetzt wäre ich nochmal bereit zu laufen. Also uns einfach nochmal diese Zeit zu geben. Mhm. Aber es sind ja doch Entscheidungen gefallen nach dem Jakobsweg. Hast du ja doch eigentlich Klarheit über gewisse Dinge finden können. Ja, und es war in dem Moment, wo ich akzeptiert habe, dass ich keine Erleuchtung habe. Mhm. Das war dann meist ein Moment, wo ich dann sage, wo ich sauer war, wo ich dann auch sage, das ist. Hallo Gott, ich habe meinen Teil gemacht, ich bin 100 Kilometer gelaufen, jetzt bist du dran. Mhm. Jetzt musst auch du mal deinen Teil hier einlösen. Mhm. Also, du sprichst ja viel, auf dem Jakobsweg spricht man sowieso ganz, ganz viel mit sich, mit Gott, mit seinem Schöpfer oder wie auch immer man ihn nennt oder sie nennt. Ja, und als ich dann eben angenommen habe und gesagt habe, dann war es das halt nicht dieses Mal. Mhm. Dann sind eben diese Erwartungen, die ich jetzt hatte, eben nicht erfüllt. Ja. Das ist auch der Punkt, wo du einfach annehmen musst und annehmen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, dann sind wir zurück und dachte, okay. Und ab dem Zeitpunkt gab es keinen Streit mehr. Also wir harmonieren als Team richtig gut. Das war schon, wie wenn wir ganz viele noch auf dem Jakobsweg gelassen haben. Deshalb ist der Weg übrigens manchmal auch so anstrengend, weil jeder lässt ein bisschen was von sich auf diesem Weg. Das spürt man zwischendurch dann auch. Weißt du, du spürst mal eine Emotion oder eine Stimmung oder so, wo du dann reinigen musst, ist das jetzt meins? Und auch ist das gar nicht deins. Ich denke, wir haben jetzt auch richtig viel dort liegen lassen. Sind dann zusammen zurück, um Weihnachten eben gemeinsam hier zu verbringen. Ja, und dann haben sich irgendwie in den Rauhnächten, haben sich dann ganz, ganz viele Dinge nochmal gelöst, gezeigt und ja. Und ihr habt jetzt Pläne auch für Tonga schon, oder? Ja, wir haben Pläne, genau. Das kam im Prinzip, da gibt es gerade diesen neuen Disney-Prinzessin-Film, Vaiana heißt er im Deutschen. Den haben wir gemeinsam angeguckt und da geht es ganz viel um die tongaische oder polynesische Kultur. Und wir saßen da drin und ich hatte echt einen Kloß im Hals. Weil er, als er es dauert, hat vor Rührung fast den ganzen Film über geschluchzt. Und dann ist er aufgestanden und hat den polynesischen Tanz getanzt. Oh. Und da hat sich ganz viel getan. Wo wir dann ziemlich schnell eigentlich auch uns entschieden haben, dass wir komplett, was wir alles in Deutschland noch haben, also ich habe ja noch ein paar Kisten und Kartons, die auch einpacken und die mit nach Tonga nehmen und eben uns dort so eine, ja, wie eine Homebase aufbauen. Schön. Das heißt nicht, dass wir sesshaft werden. Dazu sind wir einfach auch noch nicht bereit. Das ist auch ganz egal, darum geht es noch gar nicht. Das ist, wir freuen uns jetzt darauf, was zu erschaffen, dann mal hier ihre Spielsachen dorthin zu bringen, unsere letzten Kartons. Und wenn wir dann eben Lust haben, dann können wir dort ein paar Monate im Jahr leben. Und die anderen Monate werden wir trotzdem weiterhin noch unterwegs sein. Und was es dort künftig geben wird, naher Zukunft sind Retreats für Eltern und Kind, Alleinerziehende. Super. Oder es dürfen auch natürlich auch dieses Alleinkommen, die man haben, aber einfach, weil ich, das hat, weißt du, die Sachen, die Schwierigkeiten, die ich gesehen habe unterwegs, wenn ich auf einen Retreat gehen wollte, oder es gibt dann was, wo du einen Babysitter hast, aber nichts, wo die Kinder mit involviert sind. Schade, weil auch die Kinder aus dem Spirituellen manchmal so ein bisschen, ja, gehen sie so lange zum Babysitter, solange wir unser Yoga machen oder meditieren oder. Dabei sind Kinder ja noch viel, viel spiritueller als wir. Und das wird eben, ja, dort dann mit verknüpft. Wunderbar. Also hat letztendlich der Jakobsweg doch Antworten geliefert. Ganz, ganz viele, ja. Ganz viel Klarheit hat er letztendlich doch gebracht. Genau. Aber nicht in Santiago. Und du hast letztendlich wieder einen Aspekt der Göttlichkeit, den ich eben in den ganz vielen Interviews, die ich geführt habe, immer wieder gehört habe, nämlich dieses Annehmen und Akzeptieren. Also die Annahme dessen, was ist, ist eigentlich ein göttliches Handeln. Und dann kommen die Dinge in Fluss. Also das hast du ja wunderbar jetzt auch beschrieben. Du hast ja ganz viele Erfahrungen als alleinerziehende Mutter gemacht, die jetzt letztendlich dir auch die Ideen liefern, dich in den Fluss gebracht haben, einerseits mit den Retreats, die geplant sind, aber du bist ja auch in der Vorbereitung auf einen ganz wunderbaren Online-Kongress, den du schon vor dem Jakobsweg begonnen hast, der ja sicherlich irgendwann in 2017 dann an den Start gehen wird. Da geht es im Grunde darum, den Kindern, also er heißt Roots, Wings and Love, also im Grunde den Kindern die Wurzeln zu geben, aber auch die Flügel frei sich entfalten zu können mit dem, ja, mit dem wichtigsten Prinzip der Göttlichkeit, also das sag ich jetzt einfach mal so, nämlich der Liebe. Ja, also die Liebe ist ja letztendlich, die Emotion mit der höchsten Schwingung, sie ist das, was alles heilt und in den Fluss bringt. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und nicht nur jetzt alleinerziehende Menschen betrifft, sondern eigentlich alle Eltern, aber auch alle Menschen. Wir alle haben unsere Wurzeln und unsere Flügel. Ja, das ist richtig. Also die Wurzeln, die Flügel und die Liebe, das betrifft uns alle. Es wird im ersten Kongress geht es um die Alleinerziehenden. Und wie du schon sagst, der hat sich ziehen müssen. Der war ja schon viel früher geplant. weil ich es durch meinen eigenen Prozess habe durchgehen müssen. Mhm. Und ich habe hier, und da bin ich auch immer noch drin. Und das ist wichtig. Weil ich glaube, das ist alles wichtig, dass ich das dann auch mit reinnehme, weil das Authentische, das Echte, das ist für mich immer wichtig. Und dann all die Erfahrungen, die ich jetzt noch mache. Ja, Wurzeln und Flügel. Das ist ja schon nach einem Zitat von Goethe, was jeder Mensch braucht, die Wurzeln und die Flügel. Und wir zum Beispiel definieren das ja ganz anders. Also definiert jeder für sich anders. Und im Prinzip geht es auch darum, dass jede Familie, jeder Elternteil für sich definieren muss, rausfinden muss, wie definiere ich das und wie lebe ich das in meiner Familie. Und was für mich richtig ist, ist für dich was ganz anderes. Mhm. Aber was wir beide machen müssen, wir müssen authentisch unserem folgen und nicht irgendeinem anderen Bild hinterherrennen. Mhm. Gehen wir mal in die Wurzeln. Die Wurzeln, ich bin in Deutschland aufgewachsen und die Wurzeln sind, ich bin aus dem Schwabeländle, Schaffenschaft-Häuslerbau. Das sind wir natürlich, ja. Wir brauchen die Sicherheit, wir brauchen ein Haus, wir brauchen, du bleibst am besten noch in deinem Dorf. Mhm. Und da schlägst du Wurzeln und nur so kann ein Kind Wurzeln schlagen. Und das habe ich für mich erkannt, das ist nicht richtig. Für mich hat es nichts damit zu tun, Wurzeln zu schlagen, wenn ich an einem Ort bin. Ich habe zu oft erlebt, was mit Menschen passiert ist, die ihr Haus verloren haben, die ihren Job verloren haben, bei denen einfach eine feste Konstante aus dem Leben rausgenommen wurde. Und ich glaube, im Feng Shui ist es ja schon, wo sie sagen, du musst auf die ganz vielen verschiedenen Bausteine musst du aufbauen, weil wenn nämlich mal eins abkracht, dann bist du nicht am Boden. Mhm. Und das hat für mich jetzt zum Beispiel eine äußere Verwurzelung. Was wir leben, was ich mit Amalia lebe, ist die innere Verwurzelung. Mhm. Und das habe ich durch die Reisen oft erkannt. Auch oft, wenn ich nach Deutschland zurückkam und einfach alles wieder anders war. Mhm. Also wenn ich dann dachte, oh, jetzt komme ich hierher und dann habe ich hier die Geborgenheit. Und dann war die Geborgenheit eben nicht da. Mhm. Dann war jeder im Stress und keiner hatte Zeit. Und ich dachte so, ich kann es nur in mir selber finden. Mhm. Und das ist das, was die Amalia durch das Reisen lernt. Dass sie die Wurzeln in sich selber trägt. Mhm. Dass wir, egal wo wir sind, ist unser Zuhause. Das machen wir schon immer so. Und wenn es nur unser Zuhause für eine Nacht ist, das sind wir, weißt du es auch, das ist unsere Präsenz. Wir sind da, also ist das unser Zuhause. Und so lebt sie das. Und sie sagt, ich habe so viele Zuhause auf der ganzen Welt. Mhm. Also nicht wie man früher dann gedacht hat, oh, da kriegt ja das Kind einen Knacks, wenn du ihn in die Routine nimmst. Im Gegenteil. Routine, klar. Routine haben wir auch. Eine Routine ist, dass wir uns überall zu Hause fühlen und sagen, wir sind zu Hause. Die sind eben anders, die Routine. Ja. Aber das passt für uns. Das ist unser Lebensstil, das ist unser Weg, in dem wir uns wohlfühlen. Und der ist nicht für jedermann richtig. Ja. Wenn sich jemand eben im Dorf wohlfühlt und sagt, ich habe hier mein Häuschen, hier möchte ich leben, ich möchte hier nicht weg, hier haben schon meine Großeltern gewohnt und deren Großeltern, dann ist es wunderbar, wenn sich das für die richtig anfühlt. Genau. Also Wurzeln hat nichts damit zu tun, wo du bist oder wo du nicht bist. Mhm. Und genauso haben die Flügel nichts mit dem Reisen zu tun. Mhm. Ich glaube, wir leben für uns, wir leben es ganz gut. Die Wurzeln, die Flügel und die Liebe. Und ja, wir haben die Freiheit. Aber weißt du, die Freiheit ist auch in unserem Kopf. Mhm. Ich kann unterwegs sein und reisen und ich habe viele Menschen unterwegs getroffen, ob mit oder ohne Kind, die sehr viel gefangener waren als wir. Die hatten auch kein Zuhause mehr, die sind genauso unterwegs, aber die waren gefangen in irgendwelchen Strukturen. Mhm. Und das war keine Freiheit. Mhm. Die Freiheit, die Flügel, die kommt auch nur von innen. Mhm. Die kannst du genauso zu Hause haben, wenn du in einem Ort bist und irgendwo hingehst. Es gibt ja Menschen, die im Rollstuhl sitzen und ja, ganz schwer krank sind und die dann ihre Bücher schreiben und berichten und von dieser unglaublichen Freiheit. Die machen einmal aus dem Land raus zum Reisen, um diese Freiheit zu erleben. Das heißt, letztendlich finden wir die Antworten eigentlich immer nur, wenn wir nach innen gehen. Also wenn wir gucken, was ist in mir stimmig, was bedeutet für mich Freiheit, was bedeutet für mich Wurzeln schlagen. Also im Grunde gibt es nicht ein Konzept, sondern es gibt eben unendlich viele Konzepte, so viele, wie es Menschen gibt. Und da hilfst du natürlich gerade mit so einem Kongress den Leuten eben zu schauen, was ist eigentlich mein Weg, was ist mein Konzept und dann das auch umzusetzen und zu leben. Finde ich ganz toll. Es erfordert auch Mut, wenn du einen Weg finden möchtest. Es ist nämlich so, und ich glaube, das können viele, hast du bestimmt von vielen gehört, die dabei sind, eben die Zelte abzubrechen oder die eben was ganz anderes machen. Ja. Die wenigste Unterstützung hat man aus dem engsten Familien- oder Freundeskreis. Mhm. Also nicht alle, es gibt natürlich schon ein paar, aber wenn man jetzt denkt, ich habe ja meinen großen Freundeskreis, wenn ich überlege, vor 10 Jahren, als ich los bin, wie groß mein Bekanntenkreis war, wie viele da dann letztendlich noch davon übrig geblieben sind. Mhm. Und es brechen, wenn du einen anderen Weg einschlägst, ändern sich die Freundschaften. Das fühlt sich am Anfang an wie Verlust. Da bricht was weg. Und dann ist auch, was ist denn los? Warum sage ich alle meine Freunde? Und das loslassen und ein schwerer Prozess teilweise. Mhm. Und auch da hat es Zeit gebraucht, dass ich eine andere Sichtweise drauf bekomme. Dass ich dankbar bin für die Begegnung, die ich hatte und für die Zeit, die wir haben. Das heißt aber nicht, dass wir ein Leben lang miteinander befreundet sein müssen, weil wir einfach ein Stück des Weges gemeinsam gehen und dann ändert sich das. Und dann kommen eben neue Leute. Aber wenn ich meinen eigenen Weg finde, dann passt er meistens nicht in die Gruppe rein. Ja, wenn du jetzt im Dorf lebst und dann entscheidest du dich, du machst jetzt sowas Verrücktes, dass du um die Welt reist oder du machst ein Online-Business oder solche Dinge, dann ist das nicht unbedingt dein Umfeld. Und das erfordert eben den Mut, dass du deinem Weg folgst. Und da gehört natürlich dazu, dass wir auch mal Sachen ausprobieren, die nicht funktionieren. Es funktioniert nicht alles. Also ich bin so oft schon gegen die Wand gerannt. Aber 5-mal gegen die gleiche Wand, weil ich es nicht glauben wollte, weil ich dachte, das funktioniert ja doch. Und es gehört auch mit dazu, zu unserem Weg. Deswegen rausfinden, wie das ist. Und dann hatten wir teilweise noch die anderen dazu, die sagen, ach, das funktioniert ja eh nicht, du kannst es doch nicht, das passt doch gar nicht zu dir, mach das doch nicht. Und das ist der Mut zu sagen, ich höre jetzt aber mal auf mich und guck mal, was meine Stimme dazu mir sagt. Aber letztendlich sind es ja auch immer die Dinge, die wir im Außen erleben, die uns auch Dinge spiegeln, die wir vielleicht noch zu klären haben in uns selber. Ne? Also manchmal ist es so, kann man es sogar fast dankbar annehmen, wenn wir im Außen irgendwelche Erfahrungen sammeln, die sich momentan schmerzhaft anfühlen, aber letztendlich uns selber immer Hinweis sind, dass in uns selber noch etwas aufgelöst gehört oder angeschaut gehört. Es dauert manchmal, bis man da hinkommt. Das stimmt. Es gehört dazu, dass man durch die Phase geht, wo man sich ärgert und warum ich und warum muss das immer mir passieren? Und ja. Ich glaube, wenn man so ein Gefühl hat, warum immer ich, warum passiert mir immer das? Das ist der Moment, wo man dann auch, wo man aufwachen kann und sagen, okay. Genau. Vollkommen richtig, ja. Ja. Das Schöne, was man jetzt so aus deinem Leben heraushören kann, finde ich, ist, also im ersten Moment hört man, wow, Bankkarriere aufgegeben, Sicherheit losgelassen, wie geht denn das? Oder zieht allein mit dem Kind in die Welt, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas machen? Aber wenn man das jetzt mal angehört hat und sieht, was letztendlich alles dadurch entstanden ist, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Also du hättest das Buch nicht geschrieben, du hättest viele Erfahrungen nicht gesammelt, die letztendlich darin münden, dass du jetzt wieder Neues erschaffst. Also die Retreats, deinen Online-Kongress. Das heißt, im Grunde, du bist losgelaufen ohne konkretes Ziel und hast über das Loslaufen Dinge in den Fluss gebracht und Neues konnte dadurch entstehen. Und das ist für mich, und das finde ich jetzt so wahnsinnig toll, ich habe vorhin gesagt, es ist das Abschlussgespräch und letztendlich beschreibt dein Leben im Grunde diesen göttlichen Prozess. Also es ist eigentlich alles darin enthalten, was zu einem göttlichen Leben, wie ich es definiere, ist natürlich meine Sichtweise, aber wie ich es auch von ganz vielen Sprecherinnen inzwischen gehört habe, dazugehört. Also deshalb, dafür bin ich jetzt sehr, sehr dankbar. Das war jetzt wirklich ganz, ganz toll. Möchtest du noch irgendetwas erzählen, also was deiner Meinung nach aus deinen Erfahrungen noch zu einem göttlichen Leben dazugehört? Gibt es etwas, was du den Zuhörern oder Zuschauern mit auf den Weg geben kannst aus deinen eigenen Erfahrungen? Ja, authentisch sein, auf sich selber hören und sich erlauben, auch mal nicht göttlich sich zu fühlen. Mhm. Und diese Lehrphasen, die gilt es oftmals auch auszuhalten. Mhm. Und dieses Aushalten fällt mir persönlich besonders schwer, weil ich bin jemand, ich laufe los. Ich laufe los, ich muss das Ziel noch gar nicht wissen, ich laufe nur los. Und ich habe aber auch kein Problem damit, die Richtung zu ändern oder auch mal wieder umzudrehen. Das ist für mich alles okay. Ich habe, so habe ich übrigens den Sunny kennengelernt vor vielen Jahren. Ich habe mir nämlich auch Tonga ein Tattoo machen lassen von einer Kompassrose auf meinen Fuß. Ah. Und das war für mich, so wie du das gerade beschrieben hast, auch das Symbol, dass es immer weitergeht. Und wenn ich mal feststecke und ich weiß, was wohin und was ist jetzt der Sinn und was soll es, dann muss ich noch meinen Fuß schauen. Und dann weiß ich, es geht weiter. Es ist egal, in welche Richtung. Lauf doch einfach mal drauf los. Mhm. Und wahrscheinlich ist das auch was, was mich mit dem Jakobsweg dann verbindet. Da ist es ja auch so. Wenn du ein Problem hast und du weißt nicht, du kommst jetzt nicht weiter, dann läufst du trotzdem. Mhm. Es wird halt einfach mal gelaufen. Und sich zu finden, ehrlich zu sein mit mir selber. Was möchte ich? Und ich glaube, das ist, vor allem, wenn meine Struktur sehr drin ist, ist fällt einem das schwer, fällt vielen schwer, mir fiel das schwer, auszufinden, was will ich denn? Mhm. Das fällt mir immer noch schwer teilweise. Ich habe ganz oft, weißt du, dass ich stoppe und sage, was möchte ich denn jetzt? Mhm. Und dann merke ich, eigentlich weiß ich das gar nicht. Und mir dann die Zeit zu nehmen, das rauszufinden. Und wenn ich es dann weiß, dann überlege ich, was möchte ich nicht? Was gefällt mir nicht in meinem Leben? Mhm. Dann kann ich das ändern, Schritt für Schritt. Mhm. Wir haben nämlich, wir können alles ändern, was wir möchten. Mhm. Keiner zwingt uns, irgendeinen Job 40 Jahre zu machen, aus falschem Sicherheitsdenken. Aus falschem Sicherheitsdenken irgendwo zu leben und nicht weiterzugehen. Und nee, ist es nicht. Mhm. Würdest du dann auch zustimmen, wenn wir jetzt noch abschließend sagen, dass das Vertrauen eins der wichtigsten Hilfsmittel ist, um diesen Weg gehen zu können? Mhm. Ja. Mhm. Vertrauen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch was, was die Malia dir auch immer wieder zeigt. Dieses Vertrauen, dass es weitergeht. Ja. Ja. Wenn du dich auf den Weg machst, du lernst das Vertrauen. Mhm. Ich habe es gelernt durch diese vielen Situationen, die teilweise beängstigend waren, die schwer waren, die nicht so toll waren. Und ich bin immer noch da. Hm. Jetzt fällt mir noch mal eine Frage ein, weil diese Sache kam auch in fast jedem Gespräch auf die eine oder andere Weise, dass oft im Leben die Herausforderung, die einem wirklich als ganz extrem schwer erscheinen, dass das eigentlich die Momente sind, aus denen die größten Erkenntnisse gewachsen sind. Kannst du das auch unterschreiben? Hm. Ja. Also aus der Krise wächst dann wieder was Neues. Ja, das ist dann, ist ja auch dieser Moment, dass man es dann doch geschafft hat. Man hat es überlebt. Mhm. Und das sind die Momente, wo man eben noch mehr aus seiner Komfortzone rausgeht. Die Momente, wo man Angst davor hat und denkt, das geht nicht, das hat mir jemand gesagt oder jeder sagt, das geht nicht. Und wir möchten, es geht ja doch. Mhm. Oder auch, und jetzt ist nichts passiert. Mhm. Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Mhm. Und dass sie natürlich umso größer die Herausforderung ist, ja, da kann ich dir zustimmen. Umso größer die Herausforderung ist, umso größer es profitieren wir nachher daraus. Mhm. Das nicht heißt, dass es dann immer Spaß macht. Ja. Auch meistens sind das, wo ich denke, echt, jetzt muss das jetzt sein. Aber du weißt, es wird weitergehen. Mhm. Wunderbar. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, liebe Anni. Und ich möchte dich jetzt abschließend noch bitten, nochmal unseren Zuschauern zu erzählen, wo sie dich finden, auf welchen Plattformen du zu finden bist, wie deine Website heißt und vielleicht auch, wie dein Kongress nochmal genau heißt. Ja, gerne. Also rucksackcoach.com, das ist die Webseite von meiner Hilfsorganisation, wo wir eben den Gaumen, Kiefer, Lippen, Spaltkindern auf den Philippinen helfen. Da warst du als Zahnärztin mit vor Ort, bist extra angereist und hast mit unterstützt. Unter anderem, das ist eines dieser Projekte, das sind weltweite Projekte, die sind auf dieser Plattform zu finden. Und privat ist meine Seite, die ist im Englischen, die heißt journeyintotrust.com, wo ich eben über ganz viele verschiedene Themen schreibe, wo es ums Vertrauen geht, wo es ums Reisen mit Kind alleine geht. Dann habe ich in deutscher Sprache über das erste Mal, wo wir den Jakobsweg gelaufen sind, habe ich das Buch geschrieben, Pilgern im Prinzessinnenkleid, weil eben die Malia zu dem Zeitpunkt noch Prinzessinnenkleid hatte und deshalb auch auf dem Jakobsweg laufen durfte. Das gibt es aktuell bei Amazon zu kaufen. Ein zweites Buch über die jetzigen Erfahrungen von dem kompletten Jakobsweg, eben auch mit Familie, das ist gerade noch in Arbeit. Ja. Und der Kongress, Roots, Wings and Love, der wird auch in 2007 kommen. Da folgen die genauen Details dann noch. Der ist noch, ich glaube, dass sich da noch einiges auch noch mal ändert und anpasst, weil es noch mit im Wachsen auch ist. Und der ist aber englischsprachig, ne? Genau. Also wir haben einige deutsche Experten, die mit dabei sind, die dann sprechen. Die haben das aber alle auf Englisch auch mitgeführt. Komplett auf Englisch, ja. Sehr schön. Das ist wunderbar. Ich danke dir von Herzen. Das war wirklich ein runder Abschluss der Gespräche mit Göttinnen. Es war wunderbar. Du siehst, ich strahle. Ich bin ganz einfach. Also, dann möchte ich mich jetzt auch bei den Zuschauern bedanken, dass sie dabei gewesen sind und mich begleitet haben mit meinen ganzen Sprecherinnen auf der Reise nach der Suche nach der Göttlichkeit im Alltag. Ich für mich habe die Antworten gefunden. Ich hoffe, ihr habt die Antworten auch gefunden. Jetzt eben mit Anni Lulu haben wir ja eigentlich die wichtigsten Prinzipien auch nochmal hervorgehoben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Begleitung und alles Liebe und Gute für euch. Tschüss, liebe Anni. Schön, dass du da warst. Tschüss.